Immanuel Kants Tafelrunde. Anlässlich des 200. Todestages des Philosophen senden wir heute den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung, die am 28. Januar 2004 im kleinen Sendesaal des Funkhauses Hannover stattfand. Der Autor war Ivo Frenzel. Den 12. Februar, mittags um 11 Uhr, starb Herr Professor Immanuel Kant. Alt, 79 Jahre und 10 Monate, ohne vorherige Erkrankung, an der eigentlichen Entkräftung vor Alter. Im Namen seiner hiesigen Verwandten und abwesenden Verwandten meldet diesen Todesfall seinen gesamten Freunden der Diakonus Wasianski als Curator Funeris und Exekutor Testamenti. Seine Verdienste um die Revision der spekulativen Philosophie kennt und ehrt die Welt. So heißt es im ersten Nachruf in den königlich-preußischen Staats-, Krieges- und Friedenszeitungen in Königsberg in der Ausgabe vom Montag, dem 13. Februar 1804, an der Spitze des Blattes. Was ihn sonst auszeichnete, Treue, Wohlwollen, Rechtschaffenheit, Umgänglichkeit, dieser Verlust kann nur an unserem Orte ganz empfunden werden, wo auch das Andenken des Verstorbenen am ehrenhaftesten und dauerhaftesten sich erhalten wird. Die Prophezeiung des lokalen Berichterstatters sollte sich erfüllen. Noch Jahre und Jahrzehnte lang trafen sich in Königsberg am Todestag und später am Geburtstag des Philosophen seine Freunde, Schüler und Kollegen zur festlichen Tafelrunde, um des außergewöhnlichen Menschen zu gedenken. Sein Herz war kindlich. Sein Kopf männlich. Dieser herrschte zwar über seine Gefühle, doch bestimmten die auch bisweilen den festen Mann. Was ich als Beweis der Kindlichkeit Kants vorbringe, meine ich an ihm in einem 27-jährigen Umgange gefunden zu haben. Ich rede hier nur von einer musterhaften Form der Geselligkeit Kants, durch die er seinen Freunden so angenehm blieb, wie ich sie an ihm wahrnahm. Er ist gewiss über 40 Jahre die Seele und schönste Zierde glänzender Tafelgesellschaften gewesen. Er selbst würde unsere jährliche Feier als höchst zweckmäßig empfinden und sein Geist würde um uns sein. Allein zu essen ist für einen philosophierenden Gelehrten ungesund. Der genießende Mensch, der im Denken während der einsamen Mahlzeit an sich selbst zehrt, verliert allmählich die Munterkeit, die er dagegen gewinnt, wenn ein Tischgenosse ihm durch seine abwechselnden Einfälle neuen Stoff zur Belebung darbietet, welchen er selbst nicht hat aufspüren dürfen. So steht es in Kants Anthropologie in pragmatischer Absicht. Bei einer vollen Tafel, wo die Vielfalt der Gerichte nur auf das lange Zusammenhalten der Gäste abgezweckt ist, geht die Unterredung durch drei Stufen. Erstens erzählen, zweitens räsonieren und drittens scherzen. A. Die Neuigkeiten des Tages, zuerst einheimische, dann auch auswärtige, durch Privatbriefe und Zeitungen eingetroffene. B. Wenn dieser erste Appetit befriedigt ist, so wird die Gesellschaft schon lebhafter. Weil beim Vernünfteln die Verschiedenheit der Beurteilung über ein und dasselbe auf die Bahn gebrachte Objekt schwerlich zu vermeiden ist, so erhebt sich ein Streit, der den Appetit für Schüssel und Bouteille rege und nach dem Maße der Lebendigkeit dieses Streits und der Lebendigkeit der Teilnahme an demselben auch gedeihlich macht. C. Weil aber das Vernünfteln immer eine Art von Arbeit und Kraftanstrengung ist, diese aber durch einen während desselben ziemlich reichlichen Genuss endlich beschwerlich wird, so fällt die Unterredung natürlicherweise auf das bloße Spiel des Witzes. Und so endigt die Mahlzeit in Lachen, welches, wenn es laut und gutmütig ist, die Natur der Bewegung des Zwerchfells und der Eingeweide ganz eigentlich für den Magen zur Verdauung als zum körperlichen Wohlbefinden bestimmt hat. Indessen, dass die Teilnehmer am Gastmahl Wunder wie viel Geisteskultur in einer Absicht der Natur zu finden wähnen. Für den guten und frohen Genuss am Mittagstische war Kant von jeher äußerst besorgt. In früheren Jahren aß er in einem öffentlichen Speisehause. Mit dem Wirt ward immer die Verabredung getroffen, gute, anständige Gesellschaft dazu finden. Einst verließ er ein Haus dieser Art, weil dort ein Mann seit einiger Zeit mitaß, der sonst ganz vernünftig war, aber es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, sehr langsam und auch das Unwichtigere mit einem gewissen Pathos zu sprechen. Kant hasste solches Gepränge. Ein anderes Speisehaus vermied er von Stund an, da mehrere sich eindringen wollten, die ihm zu wünschen schienen, dass er auch hier dozieren, ihre Einwürfe lösen sollte. Er aber wollte sich bei Tische von allem abspannen und hier, wie er sich auszudrücken pflegte, dem Körper die Ehre geben. Sonst war ihm jeder Mann aus jedem Stande willkommen. Die Regeln eines geschmackvollen Gastmahls, das die Gesellschaft animiert, sind A. Wahl eines Stoffs zur Unterredung, der alle interessiert und immer jemandem Anlass gibt, etwas schicklich hinzuzusetzen. B. Keine tödliche Stille, sondern nur augenblickliche Pause in der Unterredung entstehen zu lassen. C. Den Gegenstand nicht ohne Not zu variieren und von einer Materie zur anderen abzuspringen. Man muss einen Gegenstand, der unterhaltend ist, beinahe erschöpfen, ehe man zu einem anderen übergeht. D. Keine Rechthaberei, weder für sich noch für die Mitgenossen entstehen oder dauern zu lassen. Vielmehr, da diese Unterhaltung kein Geschäft, sondern nur ein Spiel sein soll, jene Ernsthaftigkeit durch einen geschickt angebrachten Scherz abwenden. E. In dem ernstlichen Streit, der gleichwohl nicht zu vermeiden ist, sich selbst und seinen Affekt sorgfältig so in Disziplin zu erhalten, dass wechselseitige Achtung und Wohlwollen immer hervorleuchten, wobei es mehr auf den Ton, der nicht schreihälsig und arrogant sein muss, als auf den Inhalt des Gesprächs ankommt, damit keiner der Mitgäste mit dem anderen entzweit aus der Gesellschaft in die Häuslichkeit zurückkehre. Anthropologie in pragmatischer Absicht, Teil 1. So unbedeutend diese Gesetze der verfeinerten Menschheit auch scheinen mögen, vornehmlich wenn man sie mit den rein moralischen vergleicht, so ist doch alles, was Geselligkeit befördert, wenn es auch nur in gefallenden Maximen und Manieren bestände, ein die Tugend vorteilhaft kleidendes Gewand, welches in ernsthafter Rücksicht zu empfehlen ist. Der Purismus des Zynikers und die Fleischestötung des mönchischen Einsiedlers ohne gesellschaftliches Wohlleben sind verzerrte Gestalten der Tugend und für diese nicht einladend, sondern von den Grazien verlassen, können sie auf Humanität nicht Anspruch machen. Kants Tageslauf. 5 Minuten vor 5 Uhr morgens, es mochte Sommer oder Winter sein, trat sein Diener Lampe in die Stube mit dem ernsten militärischen Zuruf: Es ist Zeit! Unter keiner Bedingung, auch in dem seltenen Fall einer schlaflosen Nacht, zögerte Kant nur einen Augenblick, dem strengen Kommando den schnellsten Gehorsam zu leisten. Oft tat er bei Tische mit einer Art von Stolz an seinen Diener die Frage: Lampe, hat er mich in 30 Jahren nur an einem Morgen je zweimal wecken dürfen? Nein, hochedler Herr Professor, war die bestimmte Antwort des ehemaligen Kriegers. Mit dem Schlage 5 saß Kant an seinem Teetische, trank, wie er es nannte, eine Tasse Tee, die er aber in Gedanken und um sie warm zu erhalten so oft nachfüllte, dass wenigstens 2, wo nicht mehrere aus ihr wurden. Dabei rauchte er die einzige Pfeife für den ganzen Tag, und zwar mit einer solchen Schnelligkeit, dass ein glühender Aschenkegel zurückbleiben musste. Bei dieser Pfeife überdachte er abermals, wie abends vorher am Ofen, seine Dispositionen und ging gewöhnlich um 7 Uhr zu seinen Vorlesungen und von diesen an seinen Schreibtisch. Um 1:15 Uhr stand er auf, rief der Köchin zu: Es ist 3:15. Nun erwartete Kant seine Gäste, auch noch in den spätesten Zeiten seines Lebens völlig angekleidet. Bei Vorträgen in dem Kreise seiner Vertrauten, auch am Tische im Schlafrock zu erscheinen, fand er unschicklich und sagte: Man muss sich nicht auf die faule Seite legen. Ich habe ihn in 6 Wohnungen gekannt und gesprochen. Hier war Ruhe im Hause und umher, der Grundsatz, von dem er bei der Wahl ausging. Da er Magister ward, hatte er auf der sogenannten Neustadt einige Zimmer inne. Eine Zeit lang nachher wohnte er in der Magistergasse nach dem Pregel hin, wo freilich das Geräusch, das von den Schiffen und den polnischen Fahrzeugen herkam, ihm gar nicht recht war. Er konnte es indessen damals nicht abändern. Eine Zeit lang wohnte er bei dem Buchhändler Kanter, aus dessen Hause ihn aber ein Nachbar vertrieb, der auf dem Hofe einen Hahn hielt, dessen Krähen unseren Kant im Gange seiner Meditationen zu oft unterbrach. Für jeden Preis wollte er dieses laute Tier ihm abkaufen und sich dadurch Ruhe verschaffen. Aber es gelang ihm bei dem Eigensinn des Nachbarn nicht, dem es gar nicht begreiflich war, wie der Hahn einen Weisen stören könnte. Zuletzt, 1787, Kant war schon seit 17 Jahren ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik, kaufte er sich in einer ziemlich geräuschlosen Gegend der Stadt nahe dem Schlosse ein Haus mit Garten, das seinen bescheidenen Wünschen genügte. Dort richtete er sich seinen eigenen Hausstand ein. Bloß das Singen in einem unweit davon liegenden Gefängnis verleiderte ihm auch hier manche Augenblicke. Er wollte durch die Polizei auf Abstellung des Unfugs, wie er dieses Singen nannte, wirken. Es ging nicht ganz, wie er es wünschte, doch richtete er so viel aus, dass die Gefangenen angehalten wurden, bei geschlossenen Fenstern ihre Singelust zu treiben. Wenn man sich seinem Hause näherte, so kündigte alles einen Philosophen an. Das Haus war etwas antik, lag in einer zwar gangbaren, aber nicht viel befahrenen Straße und stieß an Gärten und Schlossgräben sowie an die Hintergebäude des viel hundertjährigen Schlosses mit Türmen, Gefängnissen und Eulen. Im Frühling und Sommer aber war die Gegend recht romantisch, nur dass er sie nicht eigentlich genoss. Trat man in das Haus, so herrschte eine friedliche Stille. Und hätte einen nicht die offene und nach Essen riechende Küche, ein bellender Hund oder eine miauende Katze, Lieblinge seiner Köchin, mit denen diese, wie Kant sagte, ganze Sermone hielte, eines anderen überzeugt, so hätte man denken sollen, dies Haus sei unbewohnt. Gewöhnlich hatte er einen oder zwei Tischgesellschafter. Und wenn er große Tafeln gab, so bat er 5 Freunde. Denn auf 6 Personen war sein Tisch und seine ganze Ökonomie nur eingerichtet. Bis 1794, solange ich in Königsberg lebte, waren seine gewöhnlichen Gäste der Geheime Rat von Hippel, Kriminalrat Jentsch, Regierungsrat Vigilantius, Dr. Hagen, Kriegsrat Schäffner, Professor Pörschke, Professor Gesinchen, Bankdirektor Ruffmann, Oberstadtinspektor Brahl, Pfarrer Sommer, Kandidat Ehrenbot, Kaufmann Jacobi, Kaufmann Motherby, von denen einige in der Woche regelmäßig 1 bis 2 Mal eingeladen wurden. Stieg man die Treppe hinauf, so zeigte sich rechts der beim Tischdecken beschäftigte Bedienstete. Jedoch ging man links, so drang man durch eine ganz einfache, armselige Tür in das ebenso armselige Sanssouci, zu dessen Betreten man beim Anpochen durch ein frohes Herein eingeladen wurde. Das ganze Zimmer atmete Einfachheit und stille Abgeschiedenheit vom Geräusche der Welt. 2 gemeine Tische, ein einfaches Sofa und Stühle, grünseidene Vorhänge an den kleinscheibigen Fenstern mochten noch das Kostbarste sein, und eine Kommode unter einem mäßigen Spiegel ließen in der Mitte einen leeren Raum übrig, vermittelst dessen man zum Barometer und Thermometer kommen konnte, die er fleißig konsultierte. Hier saß der Denker auf seinem hölzernen Halbzirkelstuhle wie auf einem Dreifuß. Entweder noch am Arbeitstische oder schon zur Tür gekehrt, weil ihn hungerte und er seine Gäste sehnlich erwartete. Der Tag, an dem man bei ihm aß, war ein Festtag für seine Tischfreunde. Angenehme Belehrungen, doch ohne dass er sich das Ansehen eines Lehrers gegeben hätte, würzten das Mahl und verkürzten die Zeit von 1 Uhr bis 4, 5, öfters auch länger, sehr nützlich und ließen keine Langeweile zu. Er duldete keine Windstille, mit welchem Namen er die etwaigen Augenblicke belegte, in denen das Gespräch minder lebhaft war. Fast nie hatte die Unterhaltung auf Gegenstände der kritischen Philosophie Bezug. Das Gespräch war populär, sodass ein Fremder, der seine Schriften studiert hätte, aus einem Gespräche wohl schwerlich hätte schließen können, dass der Erzählende Kant sei. Oft pflegte er zu seinen Tischfreunden zu sagen, wenn ich mich so ins Bett gelegt habe, so frage ich mich selbst, kann ein Mensch gesünder sein als ich? Als Wirt zeigte sich Kant noch von einer interessanten Seite. Er verband dann mit seiner feinen gesellschaftlichen Bildung eine zuvorkommende Aufmerksamkeit und Gefälligkeit und bot alles auf, um seine Gäste auf die angenehmste Art zu unterhalten und zu vergnügen. Er war so aufmerksam auf seine Gäste, dass er sich sogar ihre Lieblingsgerichte merkte und diese für sie zubereiten ließ. Dann forderte er mit einer solchen Gutmütigkeit zum Genuss auf und freute sich über den Appetit seiner Gäste so sehr, dass man schon deshalb seiner Tafel mehr wie gewöhnlich zusprach. Man war an seinem Tische auch ganz ungeniert. Man äußerte freimütig seine Wünsche und erregte gerade dadurch die größte Freude. Der gefällige Wirt wusste seine Gäste so von allem Zwange zu entbinden, dass jeder in seinem eigenen Hause zu leben glaubte. Er war ein Weltweiser, der durch fleißiges Publizieren früh auf sich aufmerksam machte. Schon die vorkritischen Schriften des jungen Privatdozenten wurden in Berlin, Jena und Weimar, aber auch in Paris, Petersburg und Kopenhagen beachtet und ernsthaft diskutiert. Zeit seines Lebens war er davon überzeugt, dass gerade der Philosoph, der die Welt und das Wesen der Menschen erklären wollte, über praktische Erfahrung mit anderen Völkern und Kulturen verfügen müsse. Eine Anthropologie als Weltkenntnis betrachtet, wird eigentlich noch nicht pragmatisch genannt, wenn sie nur eine ausgebreitete Erkenntnis der Sachen in der Welt, zum Beispiel der Tiere, Pflanzen und Mineralien in verschiedenen Ländern und Klimaten, sondern wenn sie die Erkenntnis des Menschen als Weltbürgers enthält. Mit Nachdruck schärfte er diesen Gedanken seinen Studenten ein. Noch sind die Ausdrücke die Welt kennen und Welt haben in ihrer Bedeutung ziemlich weit auseinander. Indem der eine nur das Spiel versteht, dem er zugesehen hat, der andere aber mitgespielt hat. Zu den Mitteln der Erweiterung der Anthropologie in diesem Umfange gehört das Reisen. An diese Erkenntnis freilich hat Kant sich selbst nicht gehalten. Während für gelehrte Autoren des 18. Jahrhunderts wie Goethe, Voltaire oder Herder ausgedehnte Reisen quer durch Europa selbstverständlich waren, hat Kant seine ostpreußische Heimat niemals verlassen. Man muss doch vorher zu Hause und im Umgang mit seinen Stadt- oder Landesgenossen sich Menschenkenntnis erworben haben, wenn man wissen will, wonach man auswärts suchen solle, um sie in größerem Umfange zu erweitern. Ohne einen solchen Plan, der schon Menschenkenntnis voraussetzt, bleibt der Weltbürger in Ansehung seiner Anthropologie immer sehr eingeschränkt. So residierte der König der Philosophen wie ein Provinzfürst inmitten seiner Tafelrunde und verstand es sogar, den Lokalpatriotismus zur Tugend zu verklären. Eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reiches, in welchem sich die Landeskollegia der Regierung desselben befinden, die eine Universität zur Kultur der Wissenschaften und dabei noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch Flüsse aus dem Inneren des Landes sowohl als auch mit angrenzenden, entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen und Sitten vom Verkehr begünstigt ist, eine solche Stadt wie Königsberg am Pregelflusse kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden, wo diese auch ohne zu reisen erworben werden kann. Man zögert nicht, das eine Übertreibung zu nennen. Königsberg war erst 1724 in Kants Geburtsjahr durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zur großen Stadt geworden. Pietistisch geprägt, kulturell verschlafen, das östliche Verwaltungszentrum der preußischen Krone mit knapp 50.000 Einwohnern. Doch hielt der rege Handelsplatz kaum den Vergleich mit Messestädten wie Leipzig oder Frankfurt aus. Vor allem fehlte der höfische Glanz, der von Rokoko-Residenzen wie Sanssouci, Dresden, Wien oder gar Versailles ausging. Das immerhin sollte sich 1758, mitten im Siebenjährigen Krieg, ändern. Kant absolvierte gerade sein 5. Semester als Privatdozent, als am 22. Januar der russische General en Chef Wilhelm von Fermor, ein in Livland ansässiger und bei den Russen als Deutscher geltender Schotte, an der Spitze seiner Truppen unter dem Läuten der Kirchenglocken in Königsberg einrückte und von Abgeordneten des Adels und der Bürgerschaft in einem durchaus friedlichen Akt die Schlüssel der Stadt entgegennahm. So begann die fünfjährige Besetzung der Region, die aber mehr als eine solche sein sollte. Der russische Imperialismus streckte zum ersten Mal seine Hände nach Ostpreußen aus, um es der Sammlung der russischen Länder einzufügen. Bereits am 24. Januar, dem Geburtstage Friedrichs des Großen, leisteten die obersten Behörden des Landes und der Königsberger Magistrat den Eid der Huldigung der Zarin Elisabeth gegenüber. Wenige Tage später wurden die Universitätsangehörigen, unter ihnen sicher auch Kant, vereidigt. Königsberg war zur kaiserlich-russischen Stadt geworden. Der Gouverneur, Generalleutnant Nikolaus von Korff, ein im russischen Heere dienender Kurländer, führte auf Wunsch der Zarin ein mildes und liberales Regiment. Und die Stadt blühte auf. Die Handelswege von West nach Ost wurden nicht unterbrochen. Die Kaufleute verdienten ungeheuer mit Lieferungen an die Armee. Am meisten profitierte die Universität. Ihr wurden alle Einkünfte und die Lehrfreiheit garantiert. Die Offiziere mit Fermor an der Spitze besuchten regelmäßig öffentliche Festveranstaltungen im Auditorium Maximum. Und die Offiziere wurden angehalten, Vorlesungen zu hören. Vor allem erfuhren die Professoren eine Rangerhöhung, deren sie zu preußischer Zeit nicht gewürdigt worden waren. Sie wurden zu den offiziellen Empfängen und Festen aufs Schloss eingeladen. Alles in allem ist die Okkupation so schonend vorgegangen, dass man in den Briefen aus dem Kreise um Kant, Herder und Hamann den Krieg kaum erwähnt findet. Zweifellos hat Kant sich der neuen Situation schnell angepasst und bereits im ersten Jahr der Besatzung in einem Brief an die Zarin um Ernennung zum ordentlichen Professor nachgesucht. Allerdurchlauchtigste, großmächtigste Kaiserin, Selbstherrscherin aller Reußen, allergnädigste Kaiserin und große Frau. Durch den Tod des seligen Doktoris und Professors Kübke ist die Professio Ordinaria der Logik und Metaphysik, die er bekleidet hatte, auf dieser Königsbergischen Akademie erledigt worden. Diese Wissenschaften sind jederzeit das vornehmste Augenmerk meiner Studien gewesen. In den Jahren, da ich als Dozent bei der hiesigen Universität gestanden bin, habe ich jedes halbe Jahr beide Scienzen in Privatkollegiis vorgetragen. Ich habe 2 öffentliche Dissertationen in diesen Wissenschaften gehalten. Außerdem durch 4 Abhandlungen im Königsbergischen Intelligenzwerk, 3 Programmata und 3 andere philosophische Traktata Proben meiner Bemühungen abzulegen gesucht. Die Hoffnung, womit ich mir schmeichle, mich zum Dienst der Akademie in diesen Wissenschaften habilitiert zu haben, vornehmlich aber die allergnädigste Gesinnung eurer kaiserlichen Majestät, derer allerhöchsten Protektion und Versorgung zu würdigen, ermuntern mich zu der alleruntertänigsten Bitte, eure kaiserliche Majestät wollen allergnädigst geruhen, diese erledigte Profession im Ordinariam mir huldreichs zu konferieren. Wie ich denn vertraue, der Senatus Academicus werde in Ansehung der dazu erforderlichen Kapazität mein untertänigstes Ansinnen mit nicht ungünstigem Zeugnisse begleitet haben. Ich ersterbe in tiefster Devotion, eurer kaiserlichen Majestät alleruntertänigster Knecht Immanuel Kant, Königsberg, den 14. Dezember 1758. Das Gesuch des 34-Jährigen hatte keinen Erfolg. Der Senat der Universität entschied sich nach dem Anciennitätsprinzip für einen älteren Kollegen. So musste der habilitierte Privatdozent noch 12 Jahre auf sein erklärtes Ziel warten, eine ordentliche Professur für Logik und Metaphysik, und zwar an keinem anderen Ort als Königsberg, zu erhalten. Kolleggelder seiner Studenten und Honorare aus seinen Veröffentlichungen sicherten ihm ein bescheidenes Auskommen. Für zahlreiche russische Offiziere, oft deutscher Herkunft, hielt er Privatvorlesungen über Mathematik, Festungsbaukunde und, eines seiner Lieblingskollegs, über Pyrotechnik. Auch an dem munteren Treiben der Offiziere in Privathäusern und Casinos nahm Kant regen Anteil. Die Erinnerung vieler sehr angenehmer Stunden in ihrer Gesellschaft verbracht zu haben, erweckte in meinem Gemüte wahres Vergnügen. Aus einem Brief des österreichischen Freiherrn von Dillon, der noch 30 Jahre später gern an seine Garnisonszeit in Königsberg und den Umgang mit Kant zurückdachte. In unseren Clubs sind 1000 geistreiche Scherze vorgekommen, ohne gelehrte Unterhaltungen zu berühren, so für einen jungen Menschen, wie ich damals war, höchst dienlich gewesen ist. Kurz, die Güte, die ich empfangen und die Leutseligkeit, mit der mir begegnet wurde, macht Königsberg für mich unschätzbar und unvergesslich. Kurt Stavenhagen, der nach Kants Tod in die fortbestehende Tafelrunde der Freunde des Philosophen aufgenommen wurde, beschreibt die Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens in Königsberg unter der russischen Besatzung. Mit der Okkupation zog die ganze Breite und Vorurteilslosigkeit des östlichen Lebensstils in die alte, zopfige Stadt ein. Die Grundlage dafür war das Aufblühen eines nicht immer soliden wirtschaftlichen Lebens. Nicht nur die Handelshäuser machten rasch große Vermögen, auch das Handwerk durfte mit der Auftragslage dank der russischen Aktivitäten mehr als zufrieden sein. Die Reparatur der Festungswerke, die Vertiefung des versandeten Seegatters, die Errichtung des noch heute sogenannten russischen Dammes, vor allem aber die Vollendung des südlichen Schlossteiles nach den Schlüterschen Entwürfen brachte Geld unter die Leute. Eine luxuriöse, bisher nicht bekannte Lebensweise mit üppigen Tafelfreuden der französischen Küche verdrängte die preußische Sparsamkeit. Das Punschtrinken wollen die Königsberger erst damals von den Russen erlernt haben. Und der Samovar mit echt chinesischem Tee dampfte allabendlich auch in einfachen Haushaltungen. Durch den Verkehr mit den artigen Kavalieren, die sich die Damenherzen gewannen, wurden deren ungezwungener Ton und deren verbindliche Allüren allgemeingültig. Vor allem aber waren diesen Offizieren die Schranken, die Adel und hohes Beamtentum von der Universität und diese wiederum von den Wirtschaftskreisen absonderten, völlig unverständlich. Sie brauchten sich um die herrschende Etikette der Stände und Cliquen nicht zu kümmern. So erhielt zu den rauschenden Festen auf dem Schlosse die von den Adjutanten Korfs persönlich übermittelte Einladung ein jeder, der sich durch Schönheit, Geist und gesellschaftliche Talente auszeichnete. Wer aber auf dem Schlosse Zutritt hatte, wurde auch in das rivalisierende Palais der Gräfin Kaiserling und in andere gastfreie Privathäuser eingeladen. Die Prüderie des pietistischen Lebensstils zerbrach und wich einem freieren Anstandston. Man hat mit Recht von einer Emanzipation der bisher klösterlich eingeengten Frauenwelt der Stadt gesprochen. Jetzt sah man junge Damen, die sich bisher nicht am Fenster und nicht sans Cortège einer älteren Begleiterin auf der Straße zeigen durften, unter Schellengeläut im Schlitten mit dem hinten auf dem Trittbrett stehenden Kavalier kursierend und kokettierend in östlichem Tempo den Steindamm herauf und herunterjagen. Man sah Damen im Auditorium Maximum der Albertina zu den öffentlichen Sitzungen und, was die Alten besonders echauffierte, in der Komödie und sogar auf Maskeraden mit den Offizieren erscheinen. Damals wurde die Stadt zu einem Vorort und Vorposten des Ostens. Und es entstand jene, alle geistigen Kräfte vereinigende Gesellschaft, die Königsberg als Zwischenstation zwischen Berlin, Riga und Petersburg so anziehend machte. Kant hat davon profitiert. Aus dem aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Handwerkerssohn wurde ein eleganter Magister mit dem sicheren Auftreten eines Mannes von Welt. Er begann, sich für Mode zu interessieren und hielt darüber sogar Kolleg. Es ist ein natürlicher Hang des Menschen in seinem Betragen, des Kindes mit den Erwachsenen, des Geringeren mit den Vornehmeren, in Vergleich zu stellen und seine Weise nachzuahmen. Ein Gesetz dieser Nachahmung, um bloß nicht geringer zu erscheinen als der andere, heißt Mode. Diese gehört aber unter den Titel der Eitelkeit, weil in der Absicht kein innerer Wert ist, im Gleichen der Torheit, weil dabei doch ein Zwang ist, sich durch bloßes Beispiel, das uns viele in der Gesellschaft geben, knechtisch leiten zu lassen. In der Mode sein ist eine Sache des Geschmacks. Wer außer der Mode einem vorigen Geschmack anhängt, heißt altväterisch. Wer gar einen Wert darin setzt, außer der Mode zu sein, ist ein Sonderling. Besser ist es noch immer, ein Narr in der Mode, als ein Narr außer der Mode zu sein. Also ist die Mode eigentlich nicht eine Sache des Geschmacks, denn sie kann äußerst geschmackswidrig sein, sondern der bloßen Eitelkeit vornehm zu tun und des Wetteifers einander dadurch zu übertreffen. Vor mehr als 40 Jahren schon hatte Kant es sich selbst und bei Gelegenheit uns, seinen damaligen Zuhörern, eingeprägt, der Mensch müsse in der Kleidungsart nie ganz aus der Mode sein wollen. Ludwig Borowski, Kants Schüler und sein erster Biograf. Es sei durchaus Pflicht, keinem in der Welt einen widerlichen oder auch nur auffallenden Anblick zu machen. Er nannte das schon damals eine Maxime, die genau zu beachten wäre, dass man unter anderem in der Wahl der Farben zu Kleid und Weste sich genau nach den Blumen richten müsse. Die Natur, sagte er, bringt nichts hervor, das dem Auge nicht wohltut. Die Farben, die sie aneinander reiht, passen sich auch immer zusammen. So gehöre zum Beispiel zu einem braunen Oberkleide eine gelbe Weste. Dies wiesen uns die Aurikeln. Kant kleidete sich auch immer anständig und gewählt. Späterhin liebte er besonders melierte Farben. Eine Zeit lang sah man ihn in Kleider, deren Saum mit einem goldenen Schnürchen umfasst war. Den Degen hielt er sich anständig, solange ihn Geschäftsmänner trugen, legte ihn aber, da diese Sitte aufhörte, sehr gern als ein ihm lästiges und entbehrliches Anhängsel ab. Seitdem man sich von Gott einen geziemenden Begriff gemacht hat, ist vielleicht kein Gedanke natürlicher gewesen als dieser, dass wenn er wählt, er nur das Beste wähle. Leibniz hat auch damit nichts Neues vorzutragen geglaubt, wenn er sagte, diese Welt sei unter allen möglichen die beste. Oder, welches ebenso viel ist, der Inbegriff alles dessen, was Gott außer sich hervorgebracht hat, ist das Beste, was nur hervorzubringen möglich war. Immanuel Kant, Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus. Ein Kolleg aus dem Jahr 1759. Ein Gedanke, der so leicht, so natürlich ist, den man so oft sagt, dass er gemein wird und Leute von zärtlichem Geschmack verekelt, kann sich nicht lange im Ansehen halten. Was hat man denn für Ehre davon, mit dem großen Haufen mitzudenken und einen Satz zu behaupten, der so leicht zu beweisen ist? Subtile Irrtümer sind ein Reiz für die Eigenliebe, welche die eigene Stärke gern fühlt. Demnach hat man es erstlich außerordentlich, dann schön und endlich richtig gefunden zu behaupten, dass es Gott beliebt habe, unter allen möglichen Welten diese zu wählen, nicht weil sie besser war als die übrige, sondern weil es ihm kurzum so beliebte. Und warum beliebte es denn dir, du Ewiger, frage ich mit Demut, das Schlechtere dem Besseren vorzuziehen? Und Menschen legen dem Allerhöchsten die Antwort in den Mund. Es gefiel mir also, und damit ist es genug. Meine Herren Zuhörer, Sie werden es vielleicht dienlich finden, den Vortrag über diesen Artikel in seinem Zusammenhange besser einzusehen. Ich fange also an zu schließen. Wenn keine Welt gedacht werden kann, über die sich nicht noch eine bessere denken ließe, so hat der höchste Verstand unmöglich die Erkenntnis aller möglichen Welten haben können. Nun ist das Letztere falsch, also auch das Erstere. Kritische Anfänge einer Philosophie, die zwar schon die Grenzen des menschlichen Verstandes betont, aber am Ende des Kollegs doch wieder der Euphorie anheimfällt. Dass das Ganze das Beste und alles um des Ganzen willen gut sei. Ich hörte ihn in seiner ersten Vorlesungsstunde. Der Kant-Schüler Ludwig Borowski. Er wohnte damals in des Professors Küpke Hause auf der Neustadt und hatte dort einen geräumigen Hörsaal, der samt dem Vorhause und der Treppe mit einer beinahe unglaublichen Menge von Studierenden angefüllt war. Dies schien Kant äußerst verlegen zu machen. Er, ungewohnt der Sache, verlor beinahe die Fassung, sprach leiser noch als gewöhnlich, korrigierte sich selbst oft. Aber gerade dies gab unsere Bewunderung des Mannes, für den wir nun einmal die Präsumption der umfassendsten Gelehrsamkeit hatten und der uns hier bloß sehr bescheiden, nicht furchtsam vorkam, nur einen desto lebhafteren Schwung. In der nächsten Stunde war es schon ganz anders. Sein Vortrag war, wie es auch in der Folge blieb, nicht allein gründlich, sondern auch freimütig und angenehm. Oft führte ihn die Fülle seiner Kenntnisse auf Abschweifungen, die aber doch immer sehr interessant waren. Wenn er bemerkte, dass er zu weit ausgewichen war, brach er geschwind mit einem und so weiter oder und so fort an ab und kehrte zur Hauptsache zurück. Oft brachte er ein besonderes handschriftliches Heft mit, in das er Marginalien eingetragen hatte. Rege Aufmerksamkeit war bei seinen Vorträgen nötig. Die Gabe, die vorkommenden Begriffe und Sachen etwa durch Wiederholung in anderen Ausdrücken auch zerstreuten Zuhörern doch fasslich zu machen und diese zum Verstehen zu zwingen, war Kant nicht eigen. Auch dem Nachschreiben war er nicht hold. Es störte ihn, wenn er bemerkte, dass Wichtigeres oft übergangen und das Unwichtigere aufs Papier gebracht wurde. Unablässig wiederholte er seinen Schülern: Sie werden bei mir nicht Philosophie lernen, aber philosophieren. Nicht Gedanken bloß zum Nachsprechen, sondern denken. Selbst denken, selbst forschen, auf seinen eigenen Füßen stehen, waren Ausdrücke, die unablässig immer wieder vorkamen. Das Zutrauen zu seinen Kenntnissen und der Wunsch, von ihm Unterricht zu erhalten, ging in seinen ersten Magisterjahren so weit, dass man glaubte, er müsse alles lehren, was nur irgend zum Gebiet der sogenannten philosophischen Fakultät rechnet. So baten ihn einige, besonders kurländische Studierende, damals um ein ästhetisches Kollegium und Übungen in Rhetorik und deutschem Stil. Er hätte es gewiss vortrefflich gelesen, aber es lag zu weit aus seinem Wege. Er übertrug es aus gutem Zutrauen mir. Und unter seiner Direktion erteilte ich die beiden Wintersemester 1759 und 1760 hindurch einem Kreise von 15 bis 18 jungen Leuten Unterricht dieser Art. 40 Jahre und darüber war er ein durchaus verehrter Lehrer an unserem Orte, dessen Hörsaal man nie leer sah. Viele kamen freilich nur, um sagen zu können, dass sie bei ihm gehört hätten. Königsbergs Universität war durch ihre Lage international. Unter den Studenten dominierten Ausländer, Balten, Polen, Russen, vor allem Kurländer, die unter den rund 500 Studenten die stärkste Gruppe bildeten. Die Verbindung zum Osten war durch den Krieg noch intensiviert worden. Es bricht in der jungen Generation Ostpreußens eine merkwürdige Sehnsucht nach der Weite des Ostens aus, deren letztes heimliches oder offenes Ziel Petersburg ist. Hippel, später Königsbergs Polizeipräsident und häufiger Tischgenosse Kants, bricht noch während des Krieges sein Studium ab und sein Petersburger Aufenthalt bleibt das große Erlebnis seines Lebens. Hamann, dem Königsberg zu eng scheint, flieht in den nächsten Jahren zum zweiten, dann zum dritten Mal in den Osten. Herder, der während des Krieges in Königsberg studiert und mit Leib und Seele Kants Schüler wird, bricht 2 Jahre nach Friedensschluss in Richtung Riga auf. Kants jüngerer Bruder geht schon zu Beginn der Okkupation als Hauslehrer nach Kurland, um sich schließlich als Rektor der großen Lateinschule in Mietau dort dauerhaft einzubürgern. Auch Kant selber ist vom Ostfieber erfasst worden. Am 28. Oktober 1759, noch während des Krieges, schreibt er an Johann Gotthelf Lindner, den Rektor der Domschule zu Riga: Ich meines Teils sitze täglich vor dem Amboss meines Lehrstuhls und führe den schweren Hammer sich selbst ähnlicher Vorlesungen in einerlei Takte fort. Bisweilen reizt mich irgendwo eine Neigung edlerer Art, mich über diese enge Sphäre etwas auszudehnen. Allein der Mangel, mit ungestümer Stimme, sogleich gegenwärtig mich anzufallen und immer gegenwärtig in seinen Drohungen, treibt mich ohne Verzug zur schweren Arbeit zurück. Gleichwohl für den Ort, an dem ich mich befinde, und die kleine Aussicht des Überflusses, die ich mir erlaube, befriedige ich mich endlich mit dem Beifall, womit man mich begünstigt, und mit den Vorteilen, die ich daraus ziehe, und träume mein Leben durch. Thank you. Der Mann von kleinem Wuchs, zierlicher Gestalt und keineswegs robuster Konstitution übt pedantische Disziplin, um seinen Lehrerverpflichtungen gerecht zu werden. Es hat wohl selten einen fleißigeren Privatdozenten gegeben als den Magister Kant. Für das Sommersemester 1761 kündigte er nicht weniger als 6 Kollegia auf einmal an. Von 8 bis 9 Logik, von 9 bis 10 Mechanik, danach Physik, dann von 11 bis 12 Metaphysik. Nachmittags Geographie, Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie. Dazu Mittwoch und Sonnabend noch ein Disputatorium. In dem die in den vorigen Tagen abgehandelten Sätze polemisch betrachtet werden sollen, welches meiner Meinung nach eines der vorzüglichsten Mittel ist, zu gründlichen Einsichten zu gelangen. Sein mündlicher Vortrag selbst war simpel und ungesucht. In der physischen Geographie ward er durch sein Erzähltalent beliebt. In der Anthropologie aber durch seine eingestreuten feinen Beobachtungen, die er aus seiner eigenen Erfahrung oder aus der Lektüre, wie zum Beispiel der besten englischen Romanschreiber, entlehnt hatte. Bis in die späteste Zeit blieb er ein gewissenhafter Lehrer, und ich bin nicht imstande, mir ein einziges Mal den Fall ins Gedächtnis zurückzurufen, dass er, die gewöhnlichen Ferien ausgenommen, auch nur eine Stunde hätte ausfallen lassen. Selten gesteht er ein, an der Grenze seiner körperlichen Leistungsfähigkeit angelangt zu sein. Aus dem Briefwechsel mit seinem Schüler Markus Herz, dem er bei dessen Übersiedlung nach Berlin Empfehlungsschreiben an Moses Mendelssohn und andere Gelehrte zugesagt hat. Hochedler Herr, werter Freund, ich bin dieser Tage sehr unpässlich gewesen und die mit einem Mal wieder angefangene Last der Kollegin hat mir nicht erlaubt, Erholung zu suchen, noch an die versprochenen Briefe zu denken. Die kühlere Witterung und die künftig etwas weniger zu übernehmende Arbeit machten mir Hoffnung, den kleinen Anteil an Gesundheit, den ich sonst genossen habe, wieder zu erwerben. Ich werde mir noch die Freiheit nehmen, Sie um die Konsultation eines oder anderen dortigen geschickten Ärzten zu ersuchen. Mit nächster Post ein Näheres. Königsberg, den 2. September 1770. Berlin, den 11. September 1770. Ewig unvergesslicher Lehrer. Ins besonders hoch zu ehrender Herr Professor. Missvergnügt bin ich, dass Sie, teuerster Lehrer, sich unpässlich befinden. Ist es denn gar nicht möglich, dass Sie sich die Last Ihrer Kollegien verringern können, wenn Sie nur die Hälfte am Nachmittag lesen oder überhaupt nicht mit so vieler Anstrengung vortrügen? Denn diese allein scheint mir die Ursache Ihrer Schwäche zu sein. Wenn Sie für gut befinden, dass ich einige Ärzte konsultiere, so belieben Sie, so gut zu sein und beschreiben mir umständlich den ganzen Zustand Ihres Körpers. Wie glücklich möchte ich mich schätzen, wenn ich auch nur das kleinste Werkzeug zu Ihrem Wohlbefinden sein könnte. Seien Sie versichert, dass ich nie aufhören werde, stolz zu sein, dass es mir erlaubt ist, Sie zu verehren. Dero untertänigster Schüler und gehorsamster Diener, Markus Herz. 1770 ist das Jahr, in dem Kant endlich sein Ziel erreicht. Er wird ordentlicher Professor für Philosophie in Königsberg. Zuvor hat er wohldotierte Angebote der Universitäten Erlangen und Jena ausgeschlagen. Ich besorge sehr, euer Wohlgeboren unter hohen Standespersonen Unwillen durch eine vergebliche Erwartung, zu der ich Anlass gebe, auf mich zu ziehen. Allein euer Wohlgeboren kennen die Schwächen in den Charakteren der Menschen gar zu gut, dass sie nicht auf eine nachsichtliche Art ein Gemüt verstehen werden, das unentschlossen ist zu Veränderungen, über die man, ob zwar die Folgen oft nachteilig sind, so wenig wie über das Glück Meister ist. Erneuerte und viel vermögende Versicherungen, ein Anschein einer vielleicht nahen Vakanz hiesigen Orts, die Anhänglichkeit an eine Vaterstadt und ein ziemlich ausgebreiteter Kreis von Bekannten und Freunden, am meisten aber meine schwächliche Leibesbeschaffenheit, stellen sich in meinem Gemüte diesem Vorhaben auf einmal mächtig entgegen. Und da eine Erklärung ohne Verzug nötig scheint, so geht dieselbe mit der inständigsten Entschuldigung wegen der Bemühung, die hierbei veranlasst haben möchte, dahin, die mir zugedachte Ehre und Versorgung hierdurch gehorsamst zu verbitten. Besonders Jena war verlockend gewesen. Doch bleibt es reine Spekulation, sich vorzustellen, welche Rolle Kant an einem Ort hätte spielen können, wo auch Goethe, Schiller, Herder und Fichte verkehrten. Indes, Königsberg war längst wieder preußisch geworden und so bedurfte es nur noch der Formsache eines persönlichen, an Friedrich den Großen gerichteten Bewerbungsschreibens, um Kant die lang ersehnte Königsberger Professur zu verschaffen. Eure königliche Majestät haben zu verordnen geruht, dass ich von eurem akademischen Senat bei sich ereignender Vakanz vorzüglich in Vorschlag gebracht werden sollte. Ich bitte demnach in tiefster Untertänigkeit, mir die verheißene Versorgung angedeihen zu lassen. Mein 15-jähriger, ununterbrochener Fleiß und Beifall in akademischen Vorlesungen, im Gleichen der gute Ruf, den ich auch auswärts durch Schriften erworben zu haben glaube, lassen mich hoffen, Eure königliche Majestät werden mich der hierunter zu bezeigenden Gnade nicht gänzlich unwürdig finden. In untertänigstem Vertrauen auf Eure Majestät wiederholte Versicherungen, in meinem Vaterlande versorgt zu werden, habe ich eine in diesem Winter an mich ergangene Vokation nach Erlangen zu einer ordentlichen Professur für Logik und Metaphysik mit 500 Gulden Gehalt ausgeschlagen. Wenn man die Gewissenhaftigkeit hinzusetzt, sich nur zu den Stellen zu melden, die man mit Ehre bekleiden kann, würden im Falle, dass mein untertänigstes Gesuch den Zweck verfehlte, in mir alle fernere Hoffnung zu künftigem Unterhalte in meinem Vaterlande sich vertilgen müssen. Ich ersterbe in tiefster Devotion als Eure Majestät alleruntertänigster Knecht Immanuel Kant. Königsberg, den 19. März 1770. Wir, Friedrich, von Gottes Gnaden König in Preußen, tun kund und geben hiermit zu wissen, dass wir den Magister Immanuel Kant wegen desselben uns alleruntertänigst angerühmten Fleißes und Geschicklichkeit zum Professor Ordinarius der Logik und Metaphysik bei der Philosophischen Fakultät unserer Universität zu Königsberg in Preußen allergnädigst ernannt und angenommen haben. Wobei wir ihn dann, falls es dessen bedürfen sollte, durch unsere preußische Regierung jederzeit schützen lassen wollen. Berlin, den 31. März 1770. Friedrich. Thank you. Ich habe das Glück genossen, einen Philosophen zu kennen, der mein Lehrer war. Dieser Mann, den ich mit größter Dankbarkeit und Hochachtung nenne, ist Immanuel Kant. Sein Bild steht angenehm vor mir. Johann Gottfried Herder in seinen Briefen zur Beförderung der Humanität. Er hatte in seinen blühendsten Jahren die fröhliche Munterkeit eines Jünglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein greisestes Alter begleitet. Seine offene, zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude. Die gedankenreichste Rede floss von seinen Lippen. Scherz und Witz und Laune standen ihm zu Gebot, und sein lehrender Vortrag war der unterhaltsamste Umgang. Herder war nach trostloser Jugend im ostpreußischen Morungen 1762, 18-jährig, zum Studium nach Königsberg gekommen, und er wurde Kants lernwilliger Schüler. Nichts Wissenswürdiges war ihm gleichgültig. Menschen, Völker, Naturgeschichte, Naturlehre, Mathematik und Erfahrung waren die Quellen, aus denen er seinen Vortrag und Umgang belebte. Keine Kabale, keine Sekte, kein Vorteil, kein Namen-Ehrgeiz hatte je für ihn den mindesten Reiz gegen die Erweiterung und Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken. Despotismus war seinem Gemüt fremde. Schon damals fühlte sich Kant, wie Herders Zeugnis belegt, den Protagonisten der europäischen Aufklärung verbunden. Mit eben dem Geist, mit dem er Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Hume prüfte und die Naturgesetze Keplers, Newtons, der Physiker verfolgte, nahm er auch die damals erscheinenden Schriften Rousseaus sowie die jede ihm bekannt gewordene Naturentdeckung auf, würdigte sie und kam immer wieder zurück auf die unbefangene Kenntnis der Natur und auf den moralischen Wert des Menschen. Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fühle den ganzen Durst nach Erkenntnis und die begierige Unruhe, darin weiterzukommen. Es war eine Zeit, da ich glaubte, dieses allein könnte die Ehre der Menschheit machen, und ich verachtete den Pöbel, der nichts weiß. Rousseau hat mich zurechtgebracht. Und ich würde mich unnützer finden wie den gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht glaubte, dass das, was ich tue, allen übrigen einen Wert erteilen könne, die Rechte der Menschheit herzustellen. Auch Rousseaus Zurück zur Natur war Gegenstand von Kants Nachdenken. Man darf eben nicht die hypochondrische, übellaunige Schilderung, die Rousseau vom Menschengeschlechte macht, das aus dem Naturzustande herauszugehen wagt, für Anpreisung wieder dahin ein und in die Wälder zurückzukehren, als dessen wirkliche Meinung annehmen. Seine drei Schriften, welche den Naturzustand gleich als einen Zustand der Unschuld vorstellig machten, dahin wieder zurückzukehren, der Torwächter eines Paradieses mit feurigem Schwert verhindert, sollten nur seinem Sozialkontrakt, seinem Emil und seinem savoyardischen Vikar zum Leitfaden dienen, aus dem Irrsal der Übel sich herauszufinden, womit sich unsere Gattung durch ihre eigene Schuld umgeben hat. Rousseau wollte im Grunde nicht, dass der Mensch wiederum in den Naturzustand zurückgehen, sondern auf der Stufe, auf der er jetzt steht, dahin zurücksehen sollte. Er nahm an, der Mensch sei von Natur aus gut, aber auf negative Art, nämlich von selbst und absichtlich nicht böse zu sein, sondern nur in Gefahr von bösen oder ungeschickten Führern und Beispielen angesteckt und verdorben zu werden. Kant mischte sich unter alle Stände und erwarb sich unter diesen wahre Achtung und Zuneigung. Die englischen Kaufleute Motherby, Green und einige noch jetzt lebende, achtungswürdige, biedere Männer standen zu ihm in einem freundschaftlichen Verhältnisse. Und er erwiderte auf die kokette Frage einer Dame der Gesellschaft, ob er nach seinem Abscheiden in die Ewigkeit nicht dort die Gelehrtenrunde dominieren werde, dass er sich freuen würde, dann nur seinen Diener Lampe zu treffen. Da wisse er sich wenigstens in guter Gesellschaft. Doch nicht immer besaß er in der Praxis die Toleranz, die er lehrte. Einst ließ er sich durch den Kaufmann Motherby französische Früchte kommen. Sehnsuchtsvoll sah er der Ladung entgegen und schon vorläufig waren einige Freunde zu einem Gericht Backobst mit Bauchspeck eingeladen. Allein das Schiff, das die edle Ware bringen sollte, wurde im Sturm verschlagen. Die Schiffsmannschaft trieb lange auf dem Meer umher und da es an Lebensmitteln fehlte, so wurde alles verzehrt, was essbar war. Das Schiff kam endlich nach Königsberg, aber ohne französische Früchte. Kant war darüber höchlich entrüstet und rief in seinem Zorn, das Volk hätte eher verhungern sollen, als sich an die Früchte machen. Motherby sah ihn befremdet an und sagte, das ist nicht Ihr Ernst, Herr Professor. Mein völliger Ernst, erwiderte dieser und ging davon. Motherby, als er um einige Zeit mit ihm zusammenkam, brachte absichtlich das Gespräch auf das französische Obst. Kant, dem die Aufforderung, sich ruhig auszusprechen, nicht unerwartet kam, erklärte gern, dass ihm jene lieblose Äußerung leid täte. Motherby, englischer Import- und Exportkaufmann in Königsberg, war mit Kant eng befreundet. Der innigste und vertrauteste Freund Kants jedoch war Motherbys Kompagnon, der aus Schottland stammende Kaufmann Green. Die Legende will wissen, dass die Bekanntschaft mit einem Streit auf offener Straße zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges begonnen habe. Kant verfocht mit Wärme die Sache der Amerikaner und empörte sich mit einiger Bitterkeit über das Benehmen der Engländer. Green sah darin eine Beleidigung seiner selbst und seiner ganzen Nation und forderte Kant daraufhin zum Duell. Der Philosoph wich aber von seiner Meinung nicht ab. Sachlichkeit und Niveau seiner Argumente überzeugten Green schließlich so, dass er Kant zuletzt freundschaftlich die Hand entgegenstreckte. Die beiden schlossen eine dauerhafte, sich rasch festigende Freundschaft, deren Ende durch Greens frühen Tod Kant eine Wunde schlug, die er nie ganz verschmerzte. Kant fand in Green einen Mann von vielen Kenntnissen und von großem Verstande. So der Theologe Reinhold Bernhard Jachmann in seinen Erinnerungen an Kant, die in dessen Todesjahr 1804 in Königsberg erschienen. Er selbst versicherte mir, er habe in seiner Kritik der reinen Vernunft keinen einzigen Satz niedergeschrieben, den er nicht zuvor Green vorgetragen und von dessen unbefangenem und an kein System gebundenem Verstande hätte beurteilen lassen. Green war seinem Charakter nach ausgezeichnet durch Rechtschaffenheit und Edelmut, aber voll von sonderbaren Eigenheiten. Ein wahrer Whimsical Man, dessen Lebenstage nach einer unabänderlichen, launenhaften Regel dahinflossen. Greens Tod veränderte Kants Lebensweise so sehr, dass er fortan nie mehr eine Abendgesellschaft besuchte und dem Abendessen gänzlich entsagte. Green war es auch, der Kant mit Nachrichten über die Begegnung zwischen Rousseau und Hume in London versorgte. In seiner Erkenntniskritik hatte sich Kant kritisch mit David Hume auseinandergesetzt, zugleich aber die Bedeutung des englischen Skeptikers für sein eigenes Werk betont. Ich gestehe frei, die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir vor vielen Jahren den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felde der spekulativen Philosophie eine ganz andere Richtung gab. Die Richtung hieß kritische Aufklärung. Philosophie, um das Denken des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien. Philosophie ist das System der Vernunfterkenntnisse aus Begriffen. Das ist der Schulbegriff von dieser Wissenschaft. Nach dem Weltbegriffe aber ist sie die Wissenschaft von den letzten Zwecken der menschlichen Vernunft. Dieser hohe Begriff gibt der Philosophie die Würde, das heißt einen absoluten Wert. Und wirklich ist sie es auch, die allein nur inneren Wert hat und allen anderen Erkenntnissen erst einen Wert gibt. Man fragt doch immer am Ende, wozu dient das Philosophieren und der Endzweck desselben? Die Philosophie selbst, als Wissenschaft nach dem Schulbegriffe betrachtet? Der Vernunftkünstler, oder wie Sokrates ihn nennt, der Philodox, strebt bloß nach spekulativem Wissen, ohne darauf zu sehen, wie viel das Wissen zu letzten Zwecken der menschlichen Vernunft beitrage. Er gibt Regeln für den Gebrauch zu allerlei beliebigen Zwecken. Hingegen der praktische Philosoph, der Lehrer der Weisheit durch Lehre und Beispiel, ist der eigentliche Philosoph. Denn Philosophie ist die Idee der vollkommenen Weisheit, die uns die letzten Zwecke der menschlichen Vernunft zeigt. Was aber Philosophie nach dem Weltbegriffe betrifft, so kann man sie auch eine Wissenschaft von der höchsten Maxime des Gebrauchs unserer Vernunft nennen. Sofern man unter Maxime das innere Prinzip der Wahl unter verschiedenen Zwecken versteht. Kant in der Vorrede seiner Logikvorlesung 1765. In wenigen klar gegliederten Sätzen skizziert er sein künftiges Lebenswerk mit den drei großen kritischen Schriften Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft. Die Ausführung wird sich über mehr als drei Jahrzehnte hinziehen. Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Absicht lässt sich auf folgende Fragen bringen. 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? 4. Was ist der Mensch? Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen. Der Philosoph muss also bestimmen können, die Quellen des menschlichen Wissens, den Umfang des nötigen und möglichen Wissens und endlich die Grenzen der Vernunft. Das Letztere ist das Nötigste, aber auch das Schwerste. Erst nach 1770 und der Übernahme seiner Professur findet Kant die Zeit, mit dem Nötigsten, aber auch Schwersten zu beginnen. Gut 10 Jahre braucht er für die Niederschrift des ersten seiner drei Hauptwerke, der Kritik der reinen Vernunft. Ich verstehe hierunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt. Kant wirbt mit ungewöhnlicher Umsicht für die eigene Sache. Wohlgeborener, hochgeschätzter Freund, diese Leipziger Ostermesse wird ein Buch von mir unter dem Titel Kritik der reinen Vernunft herauskommen. Es wird unter Hartknochs Riga Verlag bei Gruner in Halle gedruckt und das Geschäft von Herrn Spener, Buchhändler in Berlin, dirigiert. Da ich 4 Exemplare für Berlin destiniert habe, ein Dedikationsexemplar an seine Exzellenz Herrn Minister von Zettlitz, 1 für Sie, 1 für Herrn Mendelssohn und 1 für Herrn Dr. Sell, so bitte ich ergebenst Herrn Spener zu ersuchen, dass er sofort nach Halle schreiben wolle und veranstalte, dass gedachte 4 Exemplare über Post nach Berlin geschickt werden. Sobald ich durch Ihre gütige Mühewaltung von allem diesem Nachricht habe, werde ich mir die Freiheit nehmen, an Sie, Wertester und Herrn Mendelssohn über diesen Gegenstand etwas mehr zu schreiben. Zu den ersten Rezensenten gehört Johann Georg Hamann, 6 Jahre jünger als Kant und wie dieser aus Königsberg stammend. Der Magus des Nordens, wie man ihn genannt hat, kam aus Kants Schule und hatte seiner Fürsprache viel zu verdanken. Doch kehrte er sich später vom Rationalismus der Aufklärung ab und trat in ein bewunderungsvoll kritisches Verhältnis zu seinem Lehrer. Die Kritik der reinen Vernunft ist die vollständige Idee einer Transzendentalphilosophie. Unter diesem neuen Namen verwandelt sich die verjährte Metaphysik aus einem 2000-jährigen Kampfplatz endloser Streitigkeiten auf einmal in ein systematisch geordnetes Inventarium aller unserer Besitze durch reine Vernunft und schwingt sich auf den Fittichen einer ziemlich abstrakten Genealogie und Heraldik zu der monarchischen Würde und olympischen Hoffnung als die einzige aller Wissenschaften ihre absolute Vollendung, und zwar in kurzer Zeit, zu erleben. Ohne Zauberkünste noch magische Talismane, alles aus Prinzipien, heiliger als der Religion und majestätischer als der Gesetzgebung ihre. Das klingt noch sehr überschwänglich, doch an Herder schreibt Hamann mit erkennbarer Distanz: Ich bin neugierig, Ihre Meinung von Kants Meisterstück zu hören. Als ein gewesener Zuhörer von ihm werden Sie vieles geschwinder übersehen können. Er verdient immer den Titel eines preußischen Jung. In einem Brief an den in Düsseldorf lebenden Schriftsteller Friedrich Heinrich Jacobi lästert er später: Kant arbeitet an seinem eigenen System fort, ohne sich um die ganze Welt viel zu bekümmern. Weder was sie selbst tut, noch von ihm urteilt. Zu verdenken ist es ihm nicht, dass er erst damit fertig sein will. Das Übrige findet sich von selbst. Er beschuldigt dich, ihn nicht zu verstehen und beklagt eben das an sich selbst. Der Erfolg bleibt zunächst aus. Die Zeitgenossen tun sich schwer mit dem epochalen Werk. Kant hat diese Schwierigkeiten vorausgeahnt. An Markus Herz schreibt er: Man kann nicht erwarten, dass die Denkungsart auf einmal in ein ungewohntes Gleis geleitet werde, sondern es gehört Zeit dazu. Es fehlt weithin an Resonanz und das 900-Seiten-Buch liegt wie Blei. Kant wiederum an Markus Herz: Dass Herr Mendelssohn mein Buch zur Seite gelegt habe, ist mir sehr unangenehm. Aber ich hoffe, dass es nicht auf immer geschehen werde. Doch nicht nur Moses Mendelssohn, der jüdische Sokrates der Berliner Aufklärung, Kant seit langem in kollegialer Hochschätzung verbunden, stöhnt unter der Nervensaft verzehrenden Kraft der Lektüre. Auch die 2 Jahre später erschienenen Prolegomena ändern an der Situation wenig. Nur andere Schriften mit populäreren Titeln halten das Interesse an Kant wach. Die Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und die Schrift Was heißt sich im Denken orientieren? Erst 6 Jahre später, Hartknoch will gerade die Rohbogen der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft verramschen, belebt sich der Absatz. Kant muss schleunigst die stark redigierte zweite bis heute gültige Auflage herausbringen. Danach verbreitet sich sein Ruhm. Zunächst in Deutschland, aber bald auch in ganz Europa. Gestern war ich bei dem berühmten Kant, einem scharfsinnigen und feinen Metaphysiker, der Malebranche und Hume und Leibniz und Bonnet stürzte. Kant, den Mendelssohn, den alles zermalmenden Kant nannte. Ich hatte keinen Brief an ihn, aber Kühnheit gewinnt Städte und mir öffnete sie die Tür des Philosophen. Der Besucher heißt Nikolai Karamsin, ein russischer Schriftsteller und Historiker, der auf der Reise ins westliche Europa in Königsberg Station macht. Ein kleiner, hagerer Greis von außerordentlicher Zartheit empfing mich. Ich sagte, ich bin ein russischer Edelmann, der deswegen reist, um mit einigen berühmten Gelehrten bekannt zu werden. Er nötigte mich sogleich zum Sitzen und sagte, meine Schriften können nicht jedermann gefallen. Nur wenige lieben die tiefen metaphysischen Untersuchungen, mit welchen ich mich beschäftigt habe. Wir sprachen erst eine halbe Stunde über verschiedene Gegenstände, von Reisen, von China, von Entdeckungen neuer Länder. Darauf brachte ich das Gespräch auf die moralische Natur des Menschen. Und Folgendes habe ich von seinem Urteil darüber gemerkt. Unsere Bestimmung ist Tätigkeit. Der Mensch ist niemals ganz mit dem zufrieden, was er besitzt, und strebt immer nach etwas anderem. Der Tod trifft uns auf dem Wege nach dem Ziel unserer Wünsche. Man gebe dem Menschen alles, wonach er sich sehnt, und in demselben Augenblicke, da er es erlangt, wird er empfinden, dass dieses alles nicht alles sei. Da wir nun hier kein Ziel und Ende unseres Strebens sehen, so nehmen wir eine Zukunft an, wo sich der Knoten lösen muss. Und dieser Gedanke ist dem Menschen umso angenehmer, je weniger Verhältnis hienieden zwischen Freude und Schmerz, zwischen Genüssen und Entbehrungen stattfindet. Ich für meine Person erheitere mich damit, dass ich schon über 60 Jahre alt bin und dass das Ende meines Lebens nicht mehr fern ist, wo ich in ein besseres zu kommen hoffe. Wenn ich mich jetzt an die Freuden erinnere, die ich während meines Lebens genossen habe, so empfinde ich kein Vergnügen. Denke ich aber an die Gelegenheiten, wo ich nach dem Moralgesetze handelte, das in mein Herz geschrieben ist, so fühle ich die reinste Freude. Ich nenne es das Moralgesetz, andere das Gewissen, die Empfindung von Recht und Unrecht. Man nenne es, wie man will, aber es existiert zum Beispiel. Ich habe gelogen, kein Mensch weiß es und ich schäme mich doch. Freilich ist die Wahrscheinlichkeit des künftigen Lebens noch immer keine Gewissheit. Aber wenn man alles zusammennimmt, so gebietet die Vernunft, daran zu glauben. Was würde aus uns werden, wenn wir es sozusagen mit den Augen sähen? Würden wir dann nicht vielleicht durch den Reiz desselben von dem rechten Gebrauche des Gegenwärtigen abgezogen werden? Was? Wie? Hier muss auch der Weise seine Unwissenheit bekennen. Die Vernunft löscht hier ihre Fackel aus und wir bleiben im Dunkeln. Ich erwähnte seine Feinde. Sie werden sie kennenlernen. Und sie werden finden, dass sie allzumal gute Menschen sind. Die Feinde, darunter auch ehemalige Schüler Kants, kommen nach dem Tode Friedrichs des Großen vor allem aus kirchlichen Kreisen. Unter dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Ist es mit dem kulturpolitisch aufgeklärten liberalen Regiment in Berlin vorbei. Strenger Pietismus hält nicht nur in den Kanzleistuben wieder Einzug, auch die beamteten Professoren dürfen sich wieder auf die Prinzipien der lutherischen Konfession besinnen, zu der sie sich in ihrem Amtseid bekannt haben. Ich respektiere unseren großen Kant, den die ganze gelehrte Welt den Vater der Philosophie nennt. Nur seine Schrift über die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft nun einmal nicht. So der Theologe Timotheus Gisevius, ein ehemaliger Schüler Kants, seit 1787 Erzpriester im masurischen Lück, an Kants Freund Borowski. Bei aller Hochachtung gegen diesen wahrlich großen Mann sei es mir erlaubt zu sagen, dass seine Schriften denn doch wirklich viel, sehr viel schaden, weil sie so viele Menschen lesen, die sie durchaus nicht verstehen und sie dennoch zu verstehen glauben. Es ist Mode, Ton der gebildeten Welt, Kant zu lesen und über Kant zu sprechen. Und so sprechen Menschen allerlei Standes, auch sogar weiblichen Geschlechts. über Kant. Auch dass Kant seine Philosophie in einer zum Teil neu geschaffenen, unverständlichen Sprache vorträgt, kann ich nicht billigen. Offizielle Schelte kommt von allerhöchster Stelle aus Berlin durch königliche Kabinettsorder vom 1. Oktober 1794. Unsere höchste Person hat schon seit geraumer Zeit mit großem Missfallen ersehen, wie ihr eure Philosophie zur Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupt- und Grundlehren der Heiligen Schrift und des Christentums missbraucht. Wie ihr es namentlich in eurem Buch Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, desgleichen in anderen, kleineren Abhandlungen getan habt. Wir haben uns zu euch eines Besseren versehen, da ihr selbst einsehen müsst, wie unverantwortlich ihr dadurch gegen eure Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen unsere euch durchaus bekannten landesväterlichen Absichten handelt. Wir verlangen, dass ihr euch künftig nichts dergleichen werdet zu Schulden kommen lassen. Widrigenfalls ihr bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unangenehme Verfügungen zu gewärtigen habt. Sind euch mit Gnade gewogen, Wöllner, preußischer Justizminister und Chef des geistlichen Departements. Ich erkläre hiermit als Eurer Majestät getreuester Untertan feierlichst, mich fernerhin aller öffentlichen Vorträge, die Religion betreffen, sei es die natürliche oder geoffenbarte, sowohl in Vorlesungen als in Schriften, gänzlich zu enthalten. Nicht jeder in Berlin begrüßt Kants unterwürfige Haltung. Bestürzt reagiert zum Beispiel Johann Erich Biester, der einflussreiche Sekretär des Staatsministers von Zedlitz. Sie bereiten dadurch den Feinden der Aufklärung einen großen Triumph und der guten Sache einen empfindlichen Verlust. Auch dünkt mich, Sie hätten das nicht nötig gehabt. Sie konnten auf eben die philosophische und anständige Weise, ohne die Sie überhaupt nichts schreiben und welche Sie so vortrefflich rechtfertigen, noch immer fortfahren, über die nämlichen Gegenstände zu reden. Widerruf und Verleugnung seiner inneren Überzeugung ist niederträchtig. Aber Schweigen in einem Falle wie dem gegenwärtigen ist Untertanenpflicht. Und wenn alles, was man sagt, wahr sein muss, so ist darum nicht auch Pflicht, alles öffentlich zu sagen. Den späten Kant beschäftigt nach 1789 das Weltereignis der Französischen Revolution. Auch in seiner Tafelrunde dominiert die politische Diskussion über die republikanische Idee. Da diese Idee ihn belebte, so können Sie sich leicht denken, dass seine Aufmerksamkeit gespannt war, als ein großes, zivilisiertes Volk damit umging, eine solche Idee zu realisieren. Daher zu dieser Zeit seine Gespräche sich größtenteils auch auf Politik bezogen. Und es war zu verwundern, wie der scharfsinnige Mann sehr oft mit wahrhaft prophetischem Geiste Begebenheiten zuvor ankündigte, an welche die mitwirkenden Personen vielleicht selbst noch nicht dachten. Auf die Zeitungen war er in manchen kritischen Punkten so begierig, dass er der Post wohl meilenweit entgegengegangen wäre. Und man konnte ihn mit nichts mehr erfreuen als mit einer frühen, authentischen Privatnachricht. Es war das reine Interesse eines Weltbürgers und freidenkenden Philosophen, der dem Experiment die von der Vernunft aufgegebene Idee einer vollkommenen Staatsverfassung zu realisieren, mit eben dem Vergnügen zusah, als ein Naturforscher auf das Experiment blickt, das eine wichtige Hypothese bestätigen soll. Als ein solches Experiment sah Kant die Französische Revolution an und fand kein Bedenken, auch als echter Patriot, sich mit ihr zu beschäftigen. Diese Begebenheit besteht nicht in von Menschen verrichteten Taten oder Untaten. Wodurch was groß war unter Menschen klein oder was klein war groß gemacht wird, und wie gleich als durch Zauberei alte glänzende Staatsgebäude verschwinden und andere an deren Statt wie aus den Tiefen der Erde hervorkommen. Nein, es ist bloß die Denkungsart der Zuschauer, welche sich bei diesem Spiele großer Umwandlungen verrät und zugleich einen moralischen Charakter desselben beweist, der das Fortschreiten zum Besseren nicht allein hoffen lässt, sondern selbst schon ein solches ist. Der Weltbürger als kritischer Zuschauer. Kant, alles andere als ein Revolutionär, der auf die Barrikaden steigt, ist überzeugt davon, dass die Revolution eigentlich in den Köpfen der Menschen vorgeht. Es ist ein nicht bloß gut gemeinter und in praktischer Absicht empfehlenswürdiger, sondern allen Ungläubigen zum Trotz auch für die strengste Theorie haltbarer Satz, dass das menschliche Geschlecht im Fortschreiten zum Besseren immer gewesen sei und so auch fernerhin fortgehen werde, wenn man nicht bloß auf das sieht, was in irgendeinem großen Volk geschehen kann, sondern auch auf die Verbreitung über alle Völker der Erde, die nach und nach daran teilnehmen dürften. Es eröffnet sich die Hoffnung, dass nach manchen Revolutionen endlich ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung entwickelt werden, dereinst einmal zustande kommen werde. Gedanken aus späten Schriften Kants, aus denen er 1795 in dem Traktat zum ewigen Frieden völkerrechtliche Konsequenzen zieht. Es soll kein Friedensschluss gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt zu einem künftigen Kriege gemacht wurde. Denn alsdann wäre er ja ein bloßer Waffenstillstand. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen gewalttätig einmischen. Das Weltbürgerrecht soll auf die allgemeinen Bedingungen der Hospitalität, des Besuchsrechts eingeschränkt sein. Und dies vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde als Kugelfläche, weil die Menschen sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen. Denn weil die Rechtsverletzung an einem Platze der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische oder überspannte Vorstellungsart. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein und das Völkerrecht auf einem Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Perspektiven für künftige Generationen, über deren Entwicklung Kant alt geworden ist. Am 23. Juli 1796 hält der 72-Jährige seine letzte Vorlesung. Nicht nur seine Dozentur hat er bis dahin gewissenhaft erfüllt, sondern auch die übrigen Pflichten des ordentlichen Professors. Jedes siebte Semester hat er das Amt des Dekans an der Philosophischen Fakultät ausgeübt. Zweimal ist er zum Rektor gewählt worden. Endlich wird es Zeit, um Rückschau zu halten. Es ist merkwürdig, dass ein vernünftiger Mann, nachdem er zur Reife der Jahre und Urteilskraft gelangt ist, schwerlich wählen würde, jünger zu sein. Er ist froh, dass er so viel hinter sich hat. Indessen wird er doch wünschen, so alt zu werden, als Menschen werden können, doch unter guten Bedingungen, weil die Lebenslänge selbst ein Verdienst um die ihm anvertraute Menschheit zu sein scheint. Notizen zu seinem letzten großen Werk. Anthropologie in pragmatischer Absicht, das 2 Jahre nach Kants Emeritierung erscheint. eine Summe praktischer Lebenserfahrung, Meditationen über die vierte seiner kritischen Grundfragen: Was ist der Mensch? Goethe, der das Buch gleich nach Erscheinen liest, schreibt darüber recht kritisch im Dezember 1798. Bei allem dem Vortrefflichen, Scharfsinnigen, Köstlichen, worin unser alter Lehrer sich immer gleich bleibt, scheint das Buch mir an vielen Stellen borniert und an noch mehreren illiberal. Genie und Talent sind ihm überall im Wege. Die Poeten sind ihm zuwider. Und von den übrigen Künsten versteht er Gott sei Dank nichts. In einzelnen Fällen ist er pedantisch. Die Behauptung, dass junge Weiber deswegen allgemein zu gefallen suchen, um sich nach dem Tode ihres Mannes einen zweiten vorzubereiten, die er noch dazu einige Mal wiederholt, ist eigentlich so ein Einfall, wie die schlechten Spaßvögel manchmal in Gesellschaft vorbringen und geziemt sich nur für so einen alten Hagestolz. Die Schilderung der Nationen scheint mir für einen Mann, der so lange in der Welt gelebt, sehr seicht und wie schon oben erinnert, das Ganze für eine Anthropologie nicht liberal und artig genug. Sobald ich den Menschen darstellen will, wie er ist, besonders wenn ich allen Augenblick gestehen muss, dass der wünschenswerte Vernunftszustand nur wenigen und denen nur im hohen Alter zuteil wird, so dächte ich, müsste man die Sache freundlicher, einladender und erquickender geben. Von der Vernunftshöhe herunter sieht das ganze Leben wie eine böse Krankheit und die Welt einem Tollhaus gleich. Der Orientalist Hasse erinnert sich an die letzten Jahre der Tafelrunde. Nicht bloß theologische Gedanken bot Kants Gespräch dar, sie bildeten vielmehr die letzten, wenn die politischen und humanistischen schon erschöpft waren. Ewigkeit. Zwischen dir und mir ist eine große Kluft. Mit einem Fuße da und mit dem anderen dort stehen heißt, dem Engel im Koran gleichen, von dessen einer Augenbraue zur anderen 4000 Meilen sind. Was Gelehrte betrifft, so bekümmerte er sich um Theologen und Juristen fast gar nicht. Ärzte hielt er für sich entbehrlich. Über Herder urteilte er fast leidenschaftlich, er wolle Diktator sein und gern Jünger machen. An Fichte und dessen Schule durfte man ihm gar nicht denken. Die Lehrer der Beredsamkeit standen bei ihm in keinem vorteilhaften Lichte, wie schon seine Anthropologie lehrt. Er verglich sie mit Advokaten. Auch Dichter waren nicht seine Lieblinge, ausgenommen Haller, dessen Gedichte er fast auswendig wusste, ferner Wieland, Goethe, Schiller. Die Tafelrunde war wie zuvor ein reiner Männerclub geblieben. Nicht, dass Kant etwas gegen die Damenwelt gehabt hätte. Im Salon der Gräfin Kaiserling dürfte er einst sogar recht freimütig sein Interesse an holder Weiblichkeit bekundet haben. Halb scherzend meinte er später: Als ich eine Frau gebraucht hätte, konnte ich sie nicht ernähren. Nun, da ich sie ernähren könnte, brauche ich keine mehr. Die Köchin blieb das einzige weibliche Wesen im Hause. Sie hatte für die stets gleichbleibende Menüfolge zu sorgen. Nach der Rinderbrühe eine Schüssel mit Seefisch, als Hauptgericht der Braten, als Dessert ein Tablett mit Käse und, wenn es die Jahreszeit erlaubte, frisches Obst. Dazu gab es roten Bordeaux, am liebsten Medoc und Rheinwein. Die allmählich sinkende Kräfte des von seinen Arbeiten erschöpften Greises brachten nach und nach eine Änderung in seiner bisherigen Lebensweise zuwege. Die Spaziergänge nach der Tafelrunde schränkte er auf eine kurze Promenade am Königsgarten unweit seines Hauses ein. Seit langer Zeit war er es gewohnt, um 10 Uhr schlafen zu gehen. Im Jahre 1802 ging er schon um 9 Uhr und späterhin noch früher zu Bett. Im Frühling seines letzten Lebensjahres, am 22. April 1803, wurde sein Geburtstag im Kreise seiner gesamten Tafelrunde recht anständig und fröhlich gefeiert. Lange vorher war dieses Fest ein ihn erheiternder Gegenstand unserer Gespräche. Als der Tag kam und die Gesellschaft versammelt war, wollte er zwar froh sein, hatte aber dennoch keinen wahren Genuss von derselben. Meine Herren, ich fürchte nicht den Tod. Ich werde zu sterben wissen. Ich versichere es Ihnen vor Gott, dass, wenn ich's in der Nacht fühlte, dass ich sterben würde, so wollte ich meine Hände aufheben, falten und sagen, Gott sei gelobt. Ja, wenn ein böser Dämon mir im Nacken säße und mir ins Ohr flüsterte, du hast Menschen unglücklich gemacht, dann wäre es anders. Am 3. Februar 1804 schienen alle Triebfedern seines Lebens völlig nachzulassen. Als der Arzt ihn 9 Tage vor seinem Tode besuchte und Kant beinahe nichts mehr sehen konnte, steht er vom Stuhle auf, reicht dem Arzte die Hand. Der bittet ihn, sich zu setzen. Kant zaudert verlegen und unruhig und sagt nach Sammlung seiner Kräfte mit erzwungener Stärke, »Das Gefühl für Humanität hat mich noch nicht verlassen.« Der Diakon Wasianski, ein Schüler Kants und in den letzten 10 Jahren sein fürsorglicher Begleiter, notiert in seiner Biografie für Kants Todestag den 12. Februar 1804. Gegen 11 Uhr schien der letzte Augenblick seines Lebens nahe zu sein. Ein Atemzug blieb aus, der Puls schlug langsamer und schwächer, nicht mehr fühlbar, der Mechanismus stockte und die letzte Bewegung der Maschine hörte auf. Sein Tod war ein Aufhören des Lebens und nicht ein gewaltsamer Akt der Natur. Gerade jetzt schlug die Uhr 11. Thank you. NDR Kultur, Sonntagsstudio. Immanuel Kants Tafelrunde. Anlässlich des 200. Todestages des Philosophen hörten Sie den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung, die am 28. Januar 2004 im kleinen Sendesaal des Funkhauses Hannover stattfand. Ivo Frenzel war der Autor. Es sprachen Cornelia Schönwald, Thomas Holländer, Siegfried W. Kernen als Kant und Jürgen Thormann. Am Hammerklavier Lajos Rovatkoll. Technik Björn Brixne und Maren Elster. Regie Anna Hartwig. Redaktion Hanjo Kesting. Kant, dass er keine Worte fand. Stundenlang hielt er den Mund und er schwieg. Nicht ohne Grund. Ihm fiel absolut nichts ein. Darum ließ er das Sprechen sein. Erst als man zum Essen rief, wurde er wieder kreativ. Und er sprach die schönen Worte: Gibt es hinterher noch Torte? Von Robert Gernhardt.